1. Ull sich ein Riesich Menschenmend versammelte, so dass es ie sich gegenseitig drängten, begann Jesus Zunach zu seinen Jüngern zu sprechen, hütet uch vor dem Sauerteig der Pharisäer, der ihr Hüschle darstellt. 2. Denn nichts ist verborgen, was nicht offenbart wer den Word, und nichts geheim, was nicht bekannt wer den Word. 3. Die Schalb Word als, was im Dunkeln gesagt hat, im Licht gehort wer den, und was im Verborgenen geflüstert hat, Word öffentlich verkündet wer den. Für ich sage uch, meinen Freunden, fürchtet uch nicht vor denen, die den Körper töten können, danach aber nichts weiteres ausrichten können. 5. Ich word uch jedoch sagen, wenn fürchten sollt, fürchtet den, der nach dem Toten die Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. J.A. Ich sage uch, die sen sollt fürchten. 6. Wer den nicht fünfspat zen fürsway klein Munzen verkauft. Doch keiner von ihnen ist vor Gott vergesen. 7. Bei uch sind sogar alhare auf dem Kopf gesalt. Fürchtet uch also nicht, side wertvoller als viel spat zen. 8. Ich sage uch, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem Word sich auch der Menschen vor den Engel Gottes bekennen. 9. Wer mich jedoch vor den Menschen verlunet, der Word auch vor den Engel Gottes verlunet wer den. 10. Wer ein Wort gegen den Menschen spricht, dem Word verge ben wer den. Wer aber den Heiligen Geist lastet, dem Word nicht verge ben wer den. 11. Wenn man uch jedoch vor Synagogen, Obrigkeiten und Behörden führt, dann macht uch kein Sorgen, why oder womit uch verteidigen oder was sagen sollt. 12. Denn der Heilige Geist word uch in diesem Moment lehren, was sagen must. 13. Einer aus der Mensch sagt zu ihm, Meister, sage meinem Bruder, soll das mit mir teilen. 14. Erwidert ihm im Mensch, wer hat mich zum Richter oder Schlichter über uch eingesetzt? 15. Dann sagte zu ihnen, gebt acht und hütet uch vor jeder Form von Habgier, denn das Leben eins Menschen hängt nicht von der Vollseins besitzes ab. 16. Sollt ihnen ein Gleichnis, das Land eins Reichen Menes hat einen seguten Ertrag gebracht. 17. Jubelek bei sich selbst, was soll ich tun? Ich habe keinen Platz, mein Ernte zu lagen. 18. Und sagt, so word ich es machen, ich word mein Schoenen abrasen und grossier bohren, dort mein Gesamtes getrade und all mein Gutter zu lagen. 19. Und ich word zu mir selbst sagen, Seel, duest einen grossen Vorrat für viel jar, ruhe dich aus, iss, trinken genius das Leben. 20. Doch Gott sprach zu ihm, du nah, noch in dieser Nacht word dein Leben von dir zu rückgefordert. Wem word dann all das gehoren, was du angesammeltest. 21. So gettest jedem, der Schatzer für sich selbst sammelt, aber nicht reich ist vor Gott. 22. Dann sagt zu seinen Jungen, die Schalb sage ich uch, macht uch kein Sorgen euer Leben, was essen sollt, noch euren Körper, was ansehen sollt. 23. Denn das Leben ist wichtiger als die Nahrung und der Körper wichtiger als die Kleidung. 24. Betrachtet die Reben, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie haben weder Vorratskammern noch Schoenen, und doch ernat Gott sie. Why vel wert voller side doch als die Vogel? 25. Wer von uch kann durch Sorgen Orchner einstand zu seiner Lebenszeit hinzu fugen? 26. Wenn also nicht einmal das Geringste vermote, werum macht uch dann Sorgen das Übrige? 27. Betrachtet die Lilien, why sie wachsen, sie spinnen nicht und weben nicht. Doch ich sage uch, selbst Salomo in all seiner Pracht war nicht so gekleidet wie ein von ihnen. 28. Wenn Gott aber das Gras auf dem Feld, das Hut existiert und morgen in den Ofen geworfen word, so praktisch kleidet, why viel mehr word dann uch kleiden, kleingläubigen. 29. Sucht also nicht danach, was essen oder trinken sollt, und last uch nicht von solchen Sorgen beunruhigen. 30. Den all dies din suchen die Volke der Welt. Eue vater aber weiss, das sie benötigt. 31. Sucht stat dessen sein rei, und all das. Word uch hinzugefügt werden. 32. Furchte dich nicht, du klein Herd, denn es hat ihrem Vater gefallen, ug das Reich zu geben. 33. Verkauft ihren Besitz und gebt Almosen. Schafft ihr Geldbeuteln, die nicht verschleißen einen unbeganglichen Schatz im Himmel, wo kein Dieb in Erreichen und kein Mott in zerstören kann. 34. Denn wo ihr Schatz ist, die Word auch ihr Haus sein. 35. Ihr Lenden sollen gegürtet und ihr Lampen brennen sein. 36. Und es sollt Menschen glichen, die auf ihren Herrn warten, wenn von der Hochzeit zurückkehrt, damit sie im Sofort offenen können, sobald kommt und anklopft. 37. Glücklich sind jene Diener, die der Herr bei seiner Ankunft wach findet. Wahrlich, ich sage euch, Word sich selbst gürten, sie zu Tisch bitten und ihnen dienen. 38. Und kommt in der zweiten oder dritten Nachtwoche und findet sie so vor, so sind sie glücklich. 39. Bedenkt dies, wenn der Hausche wast, zu welcher Stund der Dieb kommt, Word wach bleiben und nicht zulassen, das in sein Haus eingebrochen Word. 40. Seid auch bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stund, in der es nicht erwartet. 41. Petrus fragte Jedoch, Herr, sollst du dieses Gleichnis ne für uns oder auch für all anderen? 42. Der Herr erwidert, Where ist also der Truie und Kluge Verwalter, denn der Herr über sein Dienerschaft einsetzen Word, ihnen zur rechten Zeit eine Nahrung zu teilen. 43. Glücklich ist jene Diener, denn sein Herr bei seiner Ankunft so handeln verfindet. 44. Wahrlich, ich sage euch, Word in über seinen gesamten Besitz set sein. 45. Wenn aber jene Diener in seinem Hasen denkt, Mein Herr la sich zieht im IT seine Rucke, und beginnt, die Nektar und Magda zu schlagen, zu essen, zu trinken und sich zu betrinken. 46. Dann wird der Herr dieses Dieners an einem Tag kommen, und dem es nicht erwartet, und zu einer Stund, die nicht kennt. Word in Stuck hauen und im seinen Platz unter den untruen zu weisen. 47. Der Diener Jedoch, der den Willen seins Herrn kannte, aber nichts vorbereitet oder danach handelte, Word viel Schlage erhalten. 48. Wherein aber nicht kannte und danach taten vollbracht, die Schlage verdienten, Word wenige Schlage erhalten. Den wem viel gegeben Word, von dem Word viel verlangt werden, und wem viel anbetraut Word, von dem Word umso mehr gefordert werden. 49. ICH bin gekommen, für auf die Erde zu werfen, und wie wünschte ICH, es wer bereits entsandet. 50. ICH muss jedoch ein Torf Dirch leiden, und wie sed drängt es me, bis dies wollendet ist. 51. Meint ICH sei gekommen, Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, sage ICH uke, sundern viel mehr Spaltung. 52. Den von nunnen werden fünf Personen in einem Haus gespalten sein, drie gegen zwei und zwei gegen drie. 53. Der Vater Word gegen den Sohn sein und der Sohn gegen den Vater, die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter, die Schwiegermutter gegen die Schwiegertochter und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. 54. Sagt auch zu den Menschenmengen, wenn ein Wolk im Westen aufsteigen seht, sagt sofort, es kommt Regen, und es geschieht auch so. 55. Und wenn der Wind aus Süden wet, sagt es wird heiß, und es wird heiß. 56. Hüchler, das Aushänder oder und des Himmels konnte juten. Why kommt es aber, dass dies Gegenwartig sieht nicht juten kont? 57. Warum entscheidet nicht auch von euch selbst aus, was richtig ist? 58. Wenn du mit deinem Gegner vor Gericht gehst, dann bemühe dich unterwegs, die Angelegenheit mit ihm zu klären, damit dich nicht vor den Richter schleppt, der Richter dich dem Gerichtsdiener übergibt und der Gerichtsdiener dich ins Gefängnis wirft. 59. ICH sage dir, du wirst von dort nicht freikommen, bis du auch den letzten Cent besoltest.